ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Moin, moin. Hier ist die Lüche am Captain Kirk Kuttner. Eigentlich wollte ich gar nicht anrufen, weil war ja keine Wunschtelefonsendung hier von wegen nächsten Dienstag. Pee in the Cup wäre natürlich total geil. Hast du mal vor 3-4 Jahren gespielt. Puh, vielleicht auch länger her. Inspiriert hat mich eigentlich Eddie Cochran's Summertime Blues, weil das war absoluter Knaller. Habe ich irgendwann Ende der 70er Jahre mal gehört. Oder vielleicht noch 80? 81? Ich glaube ja eher, weiß ich nicht. Summertime Blues vom Flying Lizards, das war der Oberknaller und deswegen rufe ich an. Danke, Captain Kirk, wenn du den kannst natürlich nächsten Dienstag, ihr hört garantiert dabei und Pee in the Cup, weiß ich leider nicht von wem das war, aber war ein geiler Worksong. Bis gleich, tschüssing. Ja, vielleicht geht das ausnahmsweise auch mal, dass ich bloß mal wünsche, ein Lied von Hans Eisler selber gesungen, was da ist irgendwie. Ja, das ist dann schon mal heute, alles, vielleicht geht das auch mal ausnahmsweise so. Ja, das war's. Und dann auch wiederhören. PS, hier die Lüche nochmal, Captain Kirk. Was den Summertime Blues betrifft und naja, die Pee in the Cup Nummer. Ich bin übrigens einer von 1,2 Millionen Analphabeten in Deutschland. Sonst würde ich dir ja auch gerne schreiben. Also, ob nur per Post oder per Internet oder wie das so heute heißt. Aber wie da draußen auf dem Biobauernland, wir haben das manchmal nicht so getroffen. Aber der Summertime Blues, der hat mich inspiriert. Deswegen, jo, Dankeschön und vielleicht bis nächsten Dienstag. Tschüssing! Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do,

die Steine, es liegen drei Kaiser begraben im Prahl. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine, die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zu Halt und gehen sie einher wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Na, auf sowas erfüllt, oder? Kinder! Herzlich willkommen. Heute ist letzte Sendung vor der Sommerpause. Wir hören uns irgendwann im Mitte September wieder. Und ich habe ja versprochen in den letzten 2-3 Sendungen, dass heute eine schöne Wunschmusik-Sendung stattfindet. Die werde ich auch machen. Ihr habt gesehen, wie ich aufs Bravste die ersten Wünsche erfüllt habe. In die Lüchne ging Eddie Cochran mit Summertime Blues und Flying Lizards, ebenfalls mit Summertime Blues. Danach kam dann Pee in the Cup, der Random Drug Test von Cup Coda, und dann Hans Eisler mit dem Lied von der Moldau, von ihm selbst gesungen. Ihr habt ziemlich heftig geantwortet auf die Wunsch, auf meine Aufforderung, Musikwünsche zu schicken, und ich werde versuchen, hier ruckzuck mit den Musikwünschen dann eben auch wirklich durchzukommen. So leicht wird es nicht. Alles werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich gebe mir Mühe, eure Wünsche zu erfüllen, und würde sagen, dass ich insbesondere die bevorzuge, die jetzt schon wirklich eine Weile nicht gehört zu hören waren oder die eben besonders interessant sind, wo sich die Wünscher Erinnerungsmühe gegeben haben. Das ist doch dann auch schön. Ich werde immer so, sagen wir mal, entweder vorher oder eben hinterher so ein paar Songs ansagen, die wir hören werden. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt, ach, das hat mich auch gefreut, der Wunsch nach dem M-Duo. Es stand da bloß so, gewünscht wurde nur so unbestimmt für den Frieden der Welt, wusste ich nicht genau, was das sein kann. Und dann ist mir eingefallen, dass es das M-Duo war. 2 lustige Typen, diese eine CD, die mir irgendwie so, man sagt ja dann, als Radiomoderator auf den Tisch geflattert ist und die dann doch von bizarrer Schönheit ist, sich im Übrigen dem Frieden widmet. Und danach geht's dann gleich weiter mit Johanna von Kotschan, kein Pfennig, auch einen alle Wünsche. Johanna von Kotschan, kein Pfennig, auch ewig nicht gelaufen. Schon so eine Nummer, mit der ich doch versucht habe, euch zu penetrieren. Als erstes jetzt das M-Duo und dann Johanna von Kotschan. In unserer Hand, wie ein Engel.

कुड़िए बाय बाय बाय कभी न कहना कुड़िए बाय बाय बाय Nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Ich sag nur Prignitz. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. 103,1. Fritz Info. 22.32 Uhr. Das Wetter, nachts sinken die Temperaturen auf 11 bis 6 Grad. Und morgen wird es dann meistens sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Die Bundesregierung lehnt eine 50-Stunden-Arbeitswoche ab. Wirtschaftsminister Clement sagte, von einer pauschalen Regelung halte er nicht viel. Wirtschaftsexperten hatten die 50-Stunden-Woche ins Gespräch gebracht, um damit die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland zu verhindern. Im vergangenen Jahr haben sich so viele Menschen mit dem AIDS-Erreger HIV angesteckt wie noch nie zuvor. Weltweit gab es rund 4,8 Millionen Neuinfektionen. Insgesamt sind 38 Millionen Menschen HIV-positiv. Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber John Kerry tritt mit Senator John Edwards als Vize an. Das gab Kerry auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pittsburgh bekannt. Der 51-jährige Edwards hatte mit Kerry um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat konkurriert, war aber in den Vorwahlen unterlegen. Der Verkehr Fritz hat keine Meldungen. Gute Fahrt. Seit 7 Jahren einzigartig. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Dance Award. Und nur auf Fritz. Love Radio. Das Fritz Love Radio. Das ganze kommende Wochenende live aus dem Café Schönbrunn. Jede Stunde ein anderer internationaler Top-DJ. Das Fritz Love Radio. Live aus dem Café Schönbrunn, Volkspark Friedrichshain, Berlin. Und im Radio. Musik. Fritz! Ja, in folgender Ausprägung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, will ich gerne machen. Kinder, heute wird hier nicht rumtelefoniert. Ich kann die Telefonnummer durchsagen. Wenn Sie glauben, hilft aber nichts. Ja, ruft ruhig an. Ich gehe nicht ran. Niemand da, keiner zu Hause, keine Gunsch dafür. Heute ist Wunschmusiksendung, lange genug gesagt. Bringt nichts. Bringt nichts. Beschwert euch beim Intendanten oder bei der Intendantin oder bei Meier Vorfelder oder weiß ich wo. Hier ist heute ja nichts außer. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Wunschmusik. Wir betreten jetzt quasi den russischen Sektor. Los jetzt mit Kicken. Wie habe ich, jetzt muss ich erstmal wieder kicken. Los jetzt mit, genau, mit Ludmila Sirkina. Hat mich oft total gefreut, dass sich jemand Ludmila Sirkina mit Ü hat er die geschrieben. Ja, Ü gibt's aber ja nicht im Russischen, aber so spricht die sich aus. Ludmila Sirkina mit Rastjot Volgogradje Berjoska. Also ich nehme an, das heißt wahrscheinlich, dass in Volgograd, was früher Stalingrad war, und jetzt heißt es schon noch wieder anders, oder heißt es jetzt wieder, weiß ich, Uni, eine Birke wächst, ist jetzt nicht so die Mitteilung, die jetzt junge Menschen wirklich umreißen und in Begeisterungsstürme versetzen würde. Nichtsdestotrotz ist es aber doch ein prima Song, der hier die Russenfraktion eröffnen soll. Danach dann eben so ein geheimnisvolles russisches Lied, von dem ich auch nicht weiß, wie es heißt, woher es stammt, wer es ist. Ist aber russisch, hat sich euch offensichtlich eingeprägt und ich dachte, dass wir dann vielleicht noch, ist zwar nicht russisch, aber ich kann jetzt hier nicht eine extra holländische Fraktion aufmachen, würde ich es bei den Russen auch spielen, 7 Tage lang in einer holländischen Version spielen. Einverstanden? Widerrede? Keine Widerrede? Dann jetzt los. Außerhalb des offiziellen Programms? Was darf's denn sein? Außerhalb des offiziellen Programms hören Sie die Sendung Sympathien durch Melodien. Was что пошла под березкой не смята. Никто из земли не вставал, но как это нужно солдату, чтоб кто-то над ним... Ich merke schon, habe ich da nicht so sauber CD draus gemacht, da nicht so sauber geschnitten, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ah, ist das peinlich! Soll ich nochmal versuchen, hier so ein bisschen zurückzuspulen? Dass man wenigstens so ansatzweise beim Anfang ist, vielleicht? Das wäre vielleicht fair von mir, oder? Wäre nicht undumm. So, jetzt, ja, ich glaube, jetzt sitzt hier. Ach, Kinder, ist das ein Ärger. Verehrte Hörer, und nun bringen wir wieder außerhalb des offiziellen Programms Was darf's denn sein? Das war auch nicht der Anfang. Sag mal, wir kriegen ja hier nochmal den Anfang hin, oder? Ah. So, mal kicken. Jetzt müssen wir mal kicken. Jetzt, glaube ich, ungefähr. Immer noch nicht. Ah, ist das eine Scheiße. Jetzt? Nee, ach, jetzt lass mal laufen. Klingt irgendwie ruhig. Краю, но где ты не встретил березу, ты вспомнишь березку мою, ее молчаливые ветки, ее терпеливую грусть. Растет в Волгограде березка, попробуй ее позабудь. Растет в Волгограде березка, попробуй ее Guten Flug. Wem? Wem gehört euer UFO? Gut, ich schicke sie Ihnen. Guten Flug. Hallo, ihr Zuhörer. Heute möchten wir euch mal etwas erzählen, das nicht ganz so lustig ist wie die Hefte, die ihr gekauft habt. Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen. Dan zullen we werken, zeven dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar. Dan zullen we werken, zeven dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, zeven dagen lang, ja werken we samen, niet alleen. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, zeven dagen lang. Niemand weet hoe lang, eerst moeten we vechten voor ons belang. Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang, eerst moeten we vechten voor ons belang. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Samen staan we sterk, ja vechten we samen, niet alleen. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Samen staan we sterk, ja vechten we samen.

Und neben mir, oben, unten, rechts, links, vorn, hinten. Hallo? Ist da noch jemand? Na hoffentlich, denn jetzt geht es weiter. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, immer noch Wunschmusik. Eben war der Russenblock, der endete brasilianisch mit DJ Serginho Weilerkraja. Davor Heiner Goebbels aus diesem wunderbaren Hörstück Wolokolamska Chaussee 1 oder 2, weiß ich jetzt auch nicht genau, mit so ein Stück, so ein Müller-Text, den er mit den Megalomaniacs, eine Frankfurter Heavy-Metal-Band, inszeniert hat. Ich habe so 4,5 Minuten daraus gespielt, die ganze dauert 12 oder 15 Minuten, weiß ich auch nicht. Davor, glaube ich, das Geburtstagslied, davor Bots mit dem holländischen Original von Was wollen wir trinken, und davor Ludmilla Sirkina mit der russischen Bürger, die da in Wolgograd immer noch wächst. Wir kommen jetzt zu der so ein paar Sachen. Ich wusste mal nicht genau, mache ich hier den Desert-Mix und Wüsten-Mix eher oder ein bisschen sortieren. Im Moment habe ich gerade so angefangen zu sortieren, was aber irgendwie auch scheiße ist. Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt irgendwie noch ein paar, habe ich mich sehr gefreut, weil ich mich selber kaum daran erinnern konnte. Das ist ein Song, den ich nur immer gespielt habe. Jedenfalls kommen wir jetzt irgendwie zu so einer Art na, sagen wir mal, Support Your Local Heroes Block, schöne Berlin-Lieder, das erste Joachim Sommerfeld, ja, ich bin Spandauer, schon eine harte Nummer, und danach kommt dann echt ein toller Song, den ich auch ewig, ewig, ewig nicht mehr gespielt habe und den mir jemand quasi so, weil er gleich um die Ecke wohnt, praktisch durchgesteckt hat, eine CD, die heißt Ich bin Hanaske, aber ich bin nicht da. Und von Hanaske, Gott sei Dank, echt ein großer Song. Hanaske selber irgendwie wohnhaft eher so Greifswalder Straße, also überschaubarer und tendenziell alles andere als einen Spandauer. Wie gesagt, jetzt erstmal Joachim Sommerfeld, dann Hanaske mit Gott sei Dank, den kann man sich hinter die Ohren schreiben. Im Grunde hätte der auch wunderbar in den Kampfmusikblock gepasst. Und dann, dann, ach, auch toll, Heinrich Lummer kennt auch keiner mehr, die und Älteren unter euch werden wissen, war schöner, fetzer, kurzgewachsener, scharfer, rechter Berliner Innensenator, Heinrich Lummer, ein CDUler, wie er im Bilderbuch steht, der dann auch sein Berlin besingt, erstmal Joachim Sommerfeld mit Ich bin Spandauer. Der ging in eine Kneipe ins Falkenhagener Feld. Dort wollten sie ihn beschubsen, da er schon reichlich trank. Doch haben sie ihn eingeladen, weil er so lustig sang. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Ein wunderhübsches Mädchen direkt aus Haselhorst ging gerne in die Pilze in unseren schönen Forst. Sie hat auch viel gefunden in jenem großen Wald. Heute ist ihr kleines Baby schon 14 Tage alt. Und es ist Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, es ist Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich. Im Gato und im Klado am Wochenend man isst. Da gibt es auch noch Viehzeug, hier riecht es noch nach Mist. Mist schwimmt auch in der Havel, doch das wird übersehen. Ich hab schon drin gebadet und fand es wunderschön. Denn ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Ein Mann aus Hakenfelde, der hatte eine Frau. Sie Farbe blau. Er war nicht auf den Kopf gefallen und hat auch nicht gepennt. Drum hat er sich so schnell es ging von diesem Weib getrennt. Denn er war Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, er war Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Jetzt fährt auch schon die U-Bahn bei uns in Siebenstadt. Das ewige Gebuddel, das hatten alle satt. Wo sie nun endlich fertig, find ich sie wunderschön. Weil jetzt auch noch mein Spandau von unten ist zu sehen. Denn ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Wo Wald und Wasser reichlich sind. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Jetzt will die CD wieder nicht. Kinder, Kinder, Kinder, so ein Ärger, wahrscheinlich Fingerabdruck drauf. Naja, mal sehen, ob wir das jetzt hier auf die Reihe kriegen. Das kotzt mich ja wieder an, das kotzt mich ja wieder an. Will echt nicht. Naja, dann sagen wir mal, dann kommen wir eben gleich zu Heinrich Lummer. Oh, nicht schön, aber was soll man machen? Eine Stadt, nach der ich mich sehn, ich kenn eine Stadt, die wie keine so schön. Ich kenn eine Stadt voll Glanz und voll Licht, ich kenn eine Stadt, die vergesse ich nicht. Die Kneipe an der Ecke, nen Korn, ne Molle Bier, nen Schrank, nen Tisch, nen Bett und stets ne offene Tür. Viel Herz und große Klappe und die Liebe nur im Kinn. Nen Humor, der nicht von Pappe. Berlin, Berlin, Berlin. Ich kenn eine Stadt, in der Leben pulsiert. Ich kenn eine Stadt, in der Schönheit regiert. Ich kenn eine Stadt, die voll Charme und voll Schick. Ich kenn eine Stadt, in der fand ich mein Glück. Straßen voll Boutiquen, die Läden up to date, die Kneipen ihre Klicken ziehen dich an wie ein Magnet. Viel Herz, Esprit und Sprüche und die Liebe nur im Sinn. Kesselwitz und dufte Flüche, Berlin, Berlin, Berlin. Ich kenn eine Insel voll Schwung und voll Leben. Ich kenn eine Insel von Festland umgeben. Ich kenn eine Insel, die niemals versinkt. Ich kenn eine Weise, die nie mehr verglüht. Von Pappe, Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin. Es geht ins Ohr und macht gute Laune. Schlafen nicht umsorgt,

fällt es mir auch noch so schwer. Ich weiß durch dich, was Seligkeit ist. Dafür danke ich dir so sehr. Ein paar Tränen will ich weinen um dich, aber du wirst es nicht sehen. Beim Abschied will ich lächeln, so als wäre nichts geschehen. Mit einer anderen wirst du nicht glücklich sein, so hab ich mir gedacht. Denn deine Wünsche kenn ja nur ich allein, so hab ich mir gedacht. Aber ich hab mich leider geirrt und ich weiß schon jetzt, kommen wird. Ein paar Tränen werd ich weinen um dich, aber du wirst es nicht sehen. Denn beim Abschied ich lächeln, als wär weiter nichts geschehen. Niemals wieder find ich einen wie dich. Du hast mir weggenommen alles, was ich hab.

just for you. Sophie Reuss war das, ein Song, den ich irgendwie vor längerer Zeit immer mal als Intro in die Sendung hier gespielt habe. Welcome to my world von Sophie Reuss. So, weiter jetzt. Ach, jetzt kommen wir zu einem Wunsch, der mich per Post erreicht hat und der mich so glücklich gemacht hat. Ein Song, den ich vor ewigen Zeiten mal gespielt habe. Ich glaube 96, wahrscheinlich nicht das letzte Mal, aber auf jeden Fall bezog sich der Wunsch auf das Jahr 1996, in dem ich es mal gespielt habe. Und dann dachte ich, jetzt muss ich also so ein verarbeitetes Hans-Eisler-Stück eigentlich und ich werde nicht mehr sehen, das Land, in dem ich geboren bin, in einer Version, an der dann wieder, wie vorhin bei Wolokolamska Chaussee, 2000 Kilometer in Berlin, Moskau, Heiner Goebbels beteiligt war. Und dann habe ich versucht, das Original zu finden. Das Original habe ich nicht gefunden. Dafür habe ich noch zwei andere Versionen dieses Songs gefunden. Und dann dachte ich, dann spielen wir hier mal alle drei Varianten von Und ich werde nicht mehr sehen. Ein echt wunderbares Stück. Als erstes in der Fassung von einer Gruppe, die aus Frankfurt am Main kommt, die CD, glaube ich, so 2002 gemacht hat. Arbeit heißt die CD und unter Umständen auch die Gruppe. Arbeit heißt auf jeden Fall die CD. Lauterbrecht Eisler Lieder von Oliver Augst, Marcel Demgen und Christoph Korn. Danach der eigentliche Song nochmal, auch gecovert von Dagmar Krause in Englisch. Und dann kommt die eigentliche Fassung, um die es geht, von Cassiba live gespielt in der Akademie der Künste am 19. Februar 1988. Und ich werde nicht mehr sehen. Und ich werde nicht mehr sehen das Land, aus dem ich gekommen bin. Nicht die bayerischen Wälder, nicht das Gebirge im Süden, nicht das Meer, nicht die märkische Heide, die Föhre nicht, noch die Weinhügel am Fluss. Im Frankenland, nicht in der grauen Frühe, nicht am Mittag, und nicht, wenn der Abend herabsteigt. Noch die Städte, noch die Stadt, wo ich geboren bin. Nicht die Werkbänke und auch die Stube nicht mehr. Und den Stuhl nicht. All das werde ich nicht mehr sehen, und keiner, der mit mir ging, wird das alles noch einmal sehen, und ich nicht und du nicht, werden die Stimmen der Frauen und Mütter hören. Oder den Wind über die Schornsteine der Heimat. Oder den fröhlichen Lärm der Stadt. noch einmal sehen und ich nicht und du

by flying left. You'd better close your eyes. You'd better bow your head. Oh, Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, heute Wunschmusik-Sendung. Was haben wir jetzt eben gehört? Das letzte war Sweet Child in Time von Deep Purple aus der Live in Japan LP. Davor rote Gitarren mit Es brennt der Wald und davor dieses Und ich werde nicht mehr sehen in drei Versionen von Cassiba, von Arbeit und von Dagmar Krause. Weiter jetzt erstmal mit dem Zusammenschnitt des halbautomatischen Anrufbeantworters und dann kommen wir zur Personenkult-Abteilung. Denn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 110. Tja, und das war jetzt erstmal die falsche Telefonnummer. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi Kuttner, ich bin's Wolle. Sag mal, stell dir mal vor, ich hab doch diesen Playboy kennengelernt. Der heißt, glaube ich, nicht Ralf, sondern Rolf Eden, wa? Und das ist ja auch ein ganz merkwürdiger Typ, wo ich mich frage, also der ist jetzt auch schon 72 Jahre und der pimpert ja. Und da habe ich festgestellt, als ich den kennengelernt, ich bin ja kein Mädchen, der steht ja auf Weiber, aber der treibt sich ja auch rum in diesem komischen Säufermilieu, wo ich mich frage, sag mal, wie ist denn das möglich, dass dieser Vogel sich da immer noch weiter rumtreibt und denkt, wenn er sich irgendwie 50.000 Euro verdient, seine Tränensäcke operieren lässt und denkt, ach, jetzt kann ich die Weiber pimpern. Aber ich finde diesen Menschen, Rolf Ehn, also da muss ich dir ganz ehrlich gestehen, also für mich ist es ein totaler Schmarotzer. Also ich finde diesen Menschen total, ich traue mich das gar nicht zu sagen, total unästhetisch, wie man so schön sagt, ja. Also ich finde, warum so eine Figur noch rumläuft und rumpimpert, ist mir ein Rätsel. Das wollte ich dir mitteilen, was mir auf den Herzen liegt. Bis später. Tschüss. Differenziertheit. Wie sich die Leute unterscheiden, sind exemplarisch, wo zwei Mann und redet einer blech von beiden, der andere hört ihn sich an. Ich spiele mit dem Gedanken, aus dem Keller mir Bier zu holen. Oh, die Zecke, mich macht zum Kranken. Antibiotika, kein Bier, darf ich nehmen. Und der Holzbock lacht unverhohlen. Vor der Tür stand ein Vulkan. Er hatte keine Hosen an. Doch was bedeutet das schon? Es fehlt ja nur die Eruption. Die Lava lief mir in die Schuh. Da machte ich die Türe zu und rief: Du halbnackter Vulkan, klopf hier nicht noch einmal an. Der Fremde von Fanny van Dan. Stichwort Vorenio od Bulgaria, also ein bulgarisches Gedicht. Nadezhda si znae poslednja, če umira. Tova obače ne smuštava panaira. Не всички знаят, че клоунът е тъжен и самотен, а иллюзиониста предишен безработен. Hallo Kuttner, ich habe ein Gedicht für dich. Heute, wo du dich ein bisschen ausruhen willst. Das habe ich selbst geschrieben und heißt Die Welt. Also, und geht so. Die Welt. Die Welt. Die Welt ist rund. Also, es ist ein bisschen trauriges Gedicht. Wenn man zwischen den Zeilen liest, dann versteht man es auch. Tschüss. Grabjelski, what a fine man. Oh, he is such a fine man. It's very, very fine man. The Kapielski, what a fine man. He is such a fine man. The Kapielski. Oh, what a fine man. Hallo. Ich finde es doof, dass Kuttner mich schon rausgeschmissen hat. Das, hallo? Mit der Wunschmusikensendung finde ich gar nicht so schön. Wieso? Weil man da nicht quatschen kann. Papala Pap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Kommt und kommt und kommt und kommt. Yeah. das ist Sprechfunk. Radio Total läuft der Sprechfunk. Entfällt die Qual der Wahl, wir wollen Sprechfunk. Die Konkurrenz wird blass, der Konkurrent macht sich ins Hemd und schlägt die Zähne ins Gras. Mein Entzug hat ein Ende, Halleluja, Horido. Onkel Fritz verdient sich grad den Titel Radio mit Sprechfunk. Es werden Zahlen gedrückt und MC-Scheiben gedreht. Ja, ganze Kabelbäume werden lahmgelegt. Dialog mit dem Meister ist ein hehres Ziel. Dafür tun junge Menschen gar nicht wenig viel. Mancher kommt auch durch und hat sich dennoch verschwendet, weil er zwanglos in der Digitalität verendet beim Sprechfunk. Also kann man getrost weiter Möbel rücken oder Bier verdrücken, seinen Partner beglücken oder beim Rasieren nochmals telefonieren. Allerdings soll man nie den Blick fürs Thema verlieren, denn auf einmal stehst du mit Kuttner Seite an Seite im gleißenden Licht der Öffentlichkeit. Das ist Sprechfunk. Radio Total läuft der Sprechfunk. Erteilt die Qual der Wahl, wir wollen Sprechfunk. Die Konkurrenz hört blass, der Konkurrent macht sich ins Hemd und schlägt die Zähne ins Gras. Jeder Hobbyphilosoph und jeder Hosenmanns expandiert seinen ganz privaten Fremdwortschatz im Sprechfunk. Es war ein schöner Abend und es wird ein toller Morgen, sobald es dir gelingt, dein Sendeloch zu entsorgen. Und zwar eher Kafkaesk als infantil. Am besten aber wähle man den freien Stil. Im Background heult ein halber Automat ins Kissen und der Captain redet allen virtuos ins Gewissen. Das ist Sprechfunk. Fremdister eingezogen, Fremdzieher wieder aus, uns stehen harte Tage ohne Kunden ins Haus. Schon packt der graue Alltag mich eisern im Genick und auf dem nächsten Gesprächsfunk richtet sich mein Tunnelblick. Nun sag, was du hast gestern wieder nicht gehört. Eieieiei, das ist bedauernswert. In meinem Volksempfänger sitzt ein kleiner Kuttner drin. Das ist doch mal einer der wenigen. Wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Wie es wohl sein wird, wenn ihr die Platte hört? Vor allem, wo ihr sie hört? Zu Hause im Wohnzimmer? Ihr sitzt auf der Erde, den Plattenumschlag vor euch und guckt mein Porträt an. Sehe ich nicht hübsch aus? Oder ihr hört mich beim Pioniernachmittag? Keine schlechte Idee, nicht wahr? Oder einer hat die Platte ins Ferienlager mitgenommen, damit sie der Lagerfunk abspielen kann. Na, egal wo ihr auch seid, alle meine Freunde, Maxchen Pfiffig, Rolli, Flitzi, wir wünschen euch, dass ihr nie Langeweile habt und schicken euch deswegen diese Schallplatte mit einem herzlichen Gruß. Tschüss, euer Pfiffikus. Seite der Welt, sie hätte ihn im Radio gehört. In der Volksbühne bei maoistischen Comics hätte sie ihn aufgespürt. Und ich sitze in Australien und treffe mich mit den beiden Freunden. Und sie trifft Jürgen Kuttner. Ein schwedischer Freund fragt nach ihr und zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht. Wir sitzen in einem Café in der Brunswick Street und meine E-Mail funktioniert nicht. Sie redet von der Kurkapelle, schwarz-rot, meine Leidenschaft für die Winterreise seh ich bedroht. Denn sie trifft Jürgen Kuttner, sie trinkt Bier mit Jürgen Kuttner, sie beeindruckt Jürgen Kuttner. Kuttner die ganze Nacht und ich treffe meine Freunde und sie trifft Jürgen Kuttner und ich rede mit Australierinnen und sie redet mit Kuttner die ganze Nacht. Wir nur heute hier sind, bittet man, frühzeitig zu kommen, um sich Plätze zu sichern. Es ladet ein die Direktion. Wenn Sie uns noch ein paar Minuten Ihrer Aufmerksamkeit schenken, und vor allen Dingen Näheres wissen wollen, so hören Sie sich bitte auch die Rückseite der Platte an. Wenn Fritz in Eisenhüttenstadt, dann 100,1. Fritz Info. Um 0.30 Uhr das Wetter nachts sinken, die Temperaturen auf 11 bis 6 Grad. Am Tag wird es meistens sonnig, die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Der österreichische Bundespräsident Thomas Klesti ist tot. Er starb am späten Abend in einem Wiener Krankenhaus. Klesti war nach einem Herzversagen am Montag, 3 Tage vor seiner Amtszeit, nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Bundeskanzler Schröder soll der Pharmaindustrie Zugeständnisse zur Sicherung ihrer Gewinne gemacht haben. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa. Schröder hat am Abend 3 Stunden lang mit den Konzernchefs verhandelt. Es ging um die geplanten Festbeträge für patentgeschützte Arzneimittel, deren Wirkung bezweifelt wird. Die Einzelheiten sind noch unklar. Im vergangenen Jahr haben sich so viele Menschen mit dem AIDS-Erreger HIV angesteckt wie noch nie zuvor. Weltweit gab es rund 4,8 Millionen Neuinfektionen. Insgesamt sind 38 Millionen Menschen HIV-positiv. Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber John Kerry tritt mit Senator John Edwards als Vize an. Das gab Kerry auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pittsburgh bekannt. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen. Gute Fahrt. Manche finden ihn knuffig. Andere sagen, boah, der nervt. Wir sagen, der Fritz-Kartenzwerg bringt euch die Karten für die Nächte des Fritz Love Radio. Das Fritz Love Radio. Das ganze kommende Wochenende live aus dem Café Schönbrunn im Volkspark Friedrichshain, Berlin. Tagsüber umsonst und draußen, aber nachts nur mit den exklusiven Fritz Love Radio Karten. Und die hat der Fritz-Kartenzwerg für euch. Einfach gut Fritz hören. Das Fritz Love Radio. Jede Stunde ein anderer internationaler Top-DJ. Das ganze kommende Wochenende live aus dem Café Schönbrunn. Volkspark Friedrichshain, Berlin. Und im Radio. Beste Musik. Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir melden uns mit dem zweiten Teil unserer Sendung Was darf's denn sein? Nach den Nachrichten wieder. Genau, die Nachrichten sind vorbei. Jetzt geht's weiter noch eine halbe Stunde. Wunschmusik. Was haben wir jetzt zum Schluss gehört? Ich weiß es ja nicht mehr. Ach ja, wunderbar. Aus der Mox in Europäer-Inszenierung von Christoph Marthaler. Das schicke Danke-Lied. Davor Britta mit Ich habe wohl einen Fable für Idioten. Und davor kann ich mich schon praktisch gar nicht mehr erinnern. Jetzt noch ruckzuck, ich will nicht so viel quatschen. Noch ein bisschen Wunschmusik. Jetzt kommt einer der Wünsche, die ich dann auch total gerne erfülle. Kleiner Teddybär aus dem Spielzeuglande her. Und sein Fell ist wuschelweich, alle Kinder rufen gleich. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Alle Kinder nah und fern haben unser Bärchen gern. Bummi ladet meine Freunde sein. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Pusteblumen hinterm Zaun, drüber Heckenröschen schauen. Jedes Blümchen auf der Welt, auch zu Bummis Freunden zählt. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Fröschlein, Ente, Silberschwan, Watte, Schäfchen, Mietz und Hahn. Jedes Tierlein auf der Welt, auch zu Bummis Freunden zählt. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum.

roosters tend to your eggs in a chilly, clean, white, red farmhouse. Tractors calling, people are crawling. Trees in the road, I'm in a coach. Yeah, pro. Chalk man, he'll just made his mark. He'll crumble. The dark, the light, the dark, the day. Poor souls and children see through white light. So cracked bats, Cheshire cats named. The dark, the light, the dark, the day. Blue face, blue gray, felt tomorrow. Cellular sailboats, you know, a better kind. Blowing in from palms, swaying in circles. Red, blue, yellow sunset. I've set, you've set, and I've loved, and you've loved, and I've sold, and you've sold. Politisch sind sie nicht gerade rot. Sie wollen die Welt lenken. Ihr dachtet, sie wären schon lange tot. Und genau das solltet ihr auch denken. Draußen im Freien sucht ihr sie vergeblich. Sie hocken im Keller, alt und kreblich. Im fahlen Schein von 40 Watt Birnen zerfurchen sie ihre bösen Stirnen. Mit billigen Stoffen und modischen Schnitten kommen die Reiter der Apokalypse geritten. Es sind nicht Thomas und Sini, es sind Hitler und Mussolini. H&M, da werdet ihr da drauf gekommen, tun sie sich offiziell nennen. Wenn man's weiß, war aber. Eigentlich sind ihre Parteien längst verboten, jetzt locken sie die Kids mit Sonderangeboten. Die Kids denken 1995, Mensch, das ist doch fast geschenkt. Dabei sind die Klamotten mit Nazi-Säure durchtränkt. Nazi-Säure, ja, dringt über die Klamotten in die Haut ein, setzt sich bis ins Großhirn fort und verändert die Großhirnfunktion. Praktisch sieht es so aus, die Kids sagen, Mann, der Pulli, ey, steht dir voll geil, das Teil. Ey, meinst du echt? Heil! Tja, Leute, wir reden hier nicht von Thomas und Sini, sondern von Hitler und Mussolini. Junge, Mädchen, sei kein Nazi-Shit-Toy. Die besten Klamotten gibt's immer noch bei Wildboy. Genauso billig und ohne Nazi-Säure. Wenn ihr sie euch kauft, dann sind es eure. Oder wenn ihr mal Bock habt, die Welt zu retten, dann kauft bei den Denkern von Benetton. Die gehören zu den letzten großen Mahnern und stellen schon Werbeplakate auf mit vertriebenen Albanern. Auf jeden Fall, Bambini, kauf nicht bei Hitler und Mussolini. Auch nicht den Selma Hayek Bikini. Den hat die doch ja nicht wirklich an, ey. Das haben die halt am Computer gemacht mit Photoshop. Das meint ihr hoch, das meint ihr hoch. Danke sehr. bleib stehen, bleib stehen, eiskalter Mörder, bleib stehen, hier spricht die Polizei. Bleib stehen, bleib stehen, eiskalter Mörder, bleib stehen, bleib stehen, es ist vorbei. Mein Onkel hat ein Buch geschrieben, es heißt, bleib stehen. What's he like, Mavis? He's a real tasty geezer. He's grown his hair a bit, but it's smooth, not too long. And he wears a baseball shirt with a number 17 on. He looks great in his big white basketball boots. He's stupid over football and he looks me in the eye when he shoots. Reggae, reggae, reggae. Here comes Johnny Reggae. Johnny Reggae, Reggae, lay it on me. Morgen im Frühjahr, als ich meinen ersten Anfall bekam. Ich hatte so ein bisschen über mich und das Leben nachgedacht, als mir plötzlich speiübel davon wurde und irgendwas drückte mir den Hals so zu, dass ich dachte, ich müsste ersticken. Ich stürzte auf die Straße, schnappte wie ein Irrer nach Luft, aber es kam noch viel schlimmer. Mir wurde schwindelig, ich drehte mich zehnmal um mich selbst und dachte, alle Leute zeigten mit den Fingern auf mich, bis ich dann merkte, dass ich gar nichts anhatte. Ich rannte und rannte, fand dann irgendein offenes Parterrefenster, kletterte rein und verkroch mich zitternd vor Angst und Kälte in irgendeine Ecke. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich merkte, dass ich mich in einem Trödelladen befand. Der ganze Raum hing voll mit alten Klamotten und ich zog mir sofort eine Pluderhose, Stulpenstiefel und ein Kettenhemd an, hängte mir noch eine alte Armbrust über die Schulter und fühlte mich augenblicklich wieder gelassen und unangreifbar. Ich marschierte über die Straße und stand dann plötzlich vor dem Personaleingang des Kaufhauses, wo ich bis dahin die Papierverbrennungsanlage bedient hatte. Als ich das sah, wurde mir schlecht vor Wut. Ich rannte den Pförtner über den Haufen, riss sämtliche Telefonkabel ab, brach die Stempeluhr aus der Wand und tobte weiter in die Verkaufsräume. Als ich in die Spielwarenabteilung kam, stand der erste Verkäufer wieder mal von einem Stützpfeiler halb verborgen auf einer Leiter, um die Kinder beim Klauen besser erwischen zu können. Die lieferte er dann immer der Geschäftsleitung aus und kassiert eine dicke Prämie pro Nase. Sein dreckiges Grinsen, als er mich sah, brachte mich so auf, dass ich ohne zu zielen meine Armbrust auf ihn abdrückte und der Bolzen fuhr ihm dicht am Hals vorbei durch den Anzugkragen und nagelte ihn am Pfeiler fest. Ich trat die Leiter unter ihm weg und ließ ihn da hängen wie ein Schluck Wasser. Und während er zappelte und schrie, schmiss ich eine Stellage nach der anderen um und verteilte das Spielzeug unter die Kinder. Und mitten im größten Tumult tauchte der Chef des Hauses auf und zischte mich an. Was machen Sie denn da? Sofort kommen Sie mit in mein Büro, Sie Idiot. Ich spannte nur meine Armbrust und sagte, leck mich doch am Arsch, du Motherfucker. Hände hoch und vorwärts. Er sah den Verkäufer am Pfeiler baumeln und wurde leichenblass. Ich schubste ihn in den Lastenfahrstuhl, ohne dass die Kunden deswegen stutzig wurden, die das Ganze für eine Werbeaktion hielten, fuhr mit ihm in den Keller runter in die Papierverbrennung, gab ihm einen Tritt und er flog durch das riesige Ofenloch mitten ins Feuer. Und als draußen die Polizeisirenen heulten, war schon nichts mehr von ihm übrig. Ich rannte nach draußen, warf die Armbrust weg, schwang mich auf ein herrenloses Damenfahrrad und jagte quer durch die City zum Ortsausgang. Und nach einer Stunde Fahrt fiel ich halbtot vor Erschöpfung vom Rad und schlief unter einem Gebüsch ein. Am nächsten Morgen war es eisig kalt. Und mit der Kälte kam die Angst. Ich hatte eine Führungskraft umgebracht. Jetzt würde man mich überall suchen und hetzen. Und in meiner Panik wühlte ich mich immer tiefer und tiefer in den Wald und gegen Mittag fand ich einen verlassenen Luftschutzbunker. Die Tür war offen und in einer Ecke lag eine Maschinenpistole in Ölpapier gewickelt und eine Kiste Munition. Ich setzte die Waffe zusammen, sie funktionierte und ich fühlte mich sofort wieder unbesiegbar. Ich beschloss, mich im Bunker einzurichten und mir gleich Vorräte zu beschaffen, um in der Illegalität überleben zu können. Und noch am selben Tag knackte ich drei Banken. Ich zwängte mich jedes Mal mit dem Fahrrad durch die Tür, drehte eine Runde im Schalterraum, feuerte mit der MP in die Decke, dass der Kalk nur so spritzte und schrie, ich bin der Rattenfänger von Hameln, wo sind hier die Mäuse? Und als ich auf diese Weise 100.000 Mark zusammen hatte, ging ich noch schnell im Supermarkt einkaufen und erreichte dann auf Schleichwegen wieder meinen Bunker. So lange unsichtbar, bis keine Zeitungsmeldungen mehr über mich erschienen, beschaffte mir dann so nach und nach alles, was ich brauchte und verlebte ein paar sehr ruhige Monate. Ich pflanzte Hanf im Blumenpott, rauchte ab und zu einen Joint und schaukelte bei sonnigem Wetter in meiner Hängematte und hörte die MP auf dem Bauch die Hitparade im Kofferradio und war glücklich. Aber wie alle glücklichen Leute nach einer Weile schon nahe am Verblöden. Und um dem entgegenzuwirken, schrieb ich zentnerweise Leserbriefe und badete ab und zu in einem eingezäunten See, der in der Nähe lag und der dem Tankerkönig gehörte. Eines Mittags also, ich saß da ganz ruhig mit meiner MP im Wasser, stand da plötzlich einer vor mir in Hemdsärmeln, grüner Schürze, Strohhut, Spaten über der Schulter und meinte, das wäre Privateigentum, wo wir denn hinkämen, wenn das alle machen würden. Ich sagte ja, wenn das alle machen würden, dann wäre der Tankerkönig bald weg vom Fenster mit Blick auf den See. Ich fragte ihn, ob er es denn nötig hätte, als Gärtner für den Tankerkönig den Büttel zu machen. Meinte doch, ich bin nicht der Gärtner, ich bin der Tankerkönig. Ich sagte, das ist doch nicht zu fassen. Den Gärtner entlassen, die Dahlien selber begießen und das Geld für sie arbeiten lassen, damit ist jetzt Schluss. Ich wollte sofort abdrücken, brachte es dann aber doch nicht fertig und stattdessen zwang ich ihn, einen Joint zu rauchen, so groß wie ein Ofenrohr. Ich sagte so, und jetzt will ich mal sehen, wie Milliardäre so leben. Wir gingen die paar hundert Meter bis zu seiner Villa und als wir ankamen, war er schon so high wie ein Weltmeister. Er taumelte vor mir her in eine riesige Diele, auf eine erlesene Sitzecke zu, wo die Tankerkönigin saß und döste, so ein Hündchen im Arm mit blauer Schleife und rosa Arschloch, und sie murmelte, ohne die Augen zu öffnen, Rudi, bist du's? Denk dir, Ari und Nassis hat uns eingeladen zur Safari. Der Tankerkönig glotzte seine Frau erst an, als wenn er gar nichts begriffen hätte, fing dann an, um sie rumzutanzen und äffte ihre Stimme nach, mit Ari auf Safari. Die Tankerkönigin riss die Augen auf, sah uns und flüchtete kreischend die Treppe rauf. Der Tankerkönig angelte sich die antike Streitaxt von der Wand und Ari Safari hinterher. Ich dachte, das Schauspiel guckst du dir von draußen an. Ich setzte mich in die Hollywood-Schaukel und da sah ich auch schon den Tankerkönig aus der Dachluke kriechen, die blutige Axt in der Hand, breitete er die Arme aus, sprang und landete klatsch direkt vor meinen Füßen. Ich ging erstmal zurück zum Bunker und legte mich schlafen. Am nächsten Morgen hörte ich dann die Nachrichten. Die halbe Welt stand Kopf. Es war auch von mir die Rede. Die Tankerkönigin hatte ausgesagt. Ihr Mann hatte mit seiner Axt nicht sie, sondern nur das Hündchen erschlagen. Und man sprach von einer wirtschaftspolitischen Katastrophe, die der Tod des Tankerkönigs ausgelöst hätte. Und weiter hieß es, die gesamte Landespolizei und eine Bundeswehreinheit beteilige sich mit Suchhunden, Peilgeräten, Hubschraubern und Panzern an der Fahndung nach dem geisteskranken Mörder mit dem Kettenhemd und den Stulpenstiefeln. Mir wurde ganz mulmig zumute und ich verrammelte die Bunkertür hinter mir und traute mich wochenlang nicht mehr raus. Nach einer Weile fühlte ich mich so elend und einsam, dass ich schon anfing, mit mir selbst zu reden. Ich brauchte unbedingt einen Menschen, mit dem ich sprechen konnte, aber einen, der das mit dem Tankerkönig auch verstehen würde. Und ich kannte keinen. Aber dann hatte ich die Idee. Wenn schon kein Lebender da war, warum sollte ich dann nicht mit einem Toten reden? Also schlich ich mich gegen Mitternacht aus dem Wald in den nächsten Ort. Ich kannte da ein Haus, in dem regelmäßig spiritistische Sitzungen stattfanden. Und ich hatte auch Glück. Die Sitzung war schon in vollem Gange. Ich stieß die Tür mit dem Fuß auf die MP in der Hand und rief, nur keine Panik, meine Herrschaften, und Hände auf den Tisch. Aber kaum hatten die Hände auf der Platte, fing der Tisch an zu wackeln, hob sich wie von selbst und schwebte dann einen Meter über dem Fußboden. Ich sagte, Kinder, macht doch keinen Quatsch, Hände hoch über den Kopf. Sofort flogen die Hände in die Luft und der Tisch krachte wieder auf den Boden. Ich sagte so, wer von euch ist hier der Oberdruide? Macht mir mal eine Verbindung mit Che Guevara, ich will jetzt endlich mal mit einem vernünftigen Menschen reden. Erst wussten die gar nicht so richtig, wen ich da meinte, gaben sich dann aber sehr viel Mühe und endlich knackte es in der Leitung und ich hörte Che Guevaras Stimme, was wollt ihr von mir? Ich sagte, wer ich war und was ich angerichtet hatte und dass ich einen Rat brauchte. Und die Stimme fragte mich etwas ärgerlich, was das denn sollte und ob ich denn noch nie was von organisierten Klassenkampf gehört hätte. Ich sagte, nee, hätte ich nicht. Die Stimme schwieg einen Augenblick und sprach dann wesentlich freundlicher und tröstender weiter. Ja, dann wäre mir nur sehr schwer zu helfen, ich wäre krank und ich sollte am besten mal zum Psychoanalytiker gehen. Total deprimiert kroch ich zurück zum Bunker, als ich schon von weitem die Blechbüchsen klappern hörte, die an dem Alarmdraht hingen, den ich um mein Versteck gespannt hatte. Vor Schreck an allen Gliedern zittern, ging ich dann hin und sah einen VW da stehen mit einem nackten Pärchen auf dem Vordersitz. Die Stoßstange hatte sich in der Alarmleitung verhakt, sodass die Blechbüchsen unausgesetzt schepperten. Ich war so empört, dass ich dem Kerl die MP in den Rücken bohrte und ihn anschrie, sofort aufhören, das ist doch eine Schweinerei. Weit und breit die unberührteste Natur und sie machen hier solche Verrenkungen in ihrer stinkigen Kiste, aber sofort raus in die Glockenblumen. Der arme Mann jammerte mir die Ohren voll. Warum haben Sie uns so erschreckt? Meine Bekannte hat einen Krampf und jetzt hängen wir fest. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Wir berieten erst mal eine Weile darüber, was wir da machen könnten und dass es das Beste wäre, der Braut mit einer Nadel in den Schenkel zu stechen, so als Gegenschock. Aber natürlich hatte keiner eine Nadel dabei. Mir dauerte das alles zu lange. Ich sagte, Schluss jetzt. Wenn er die Nadel haben wollte, müsst ihr schon die 100 Meter bis zum Nähkästchen robben. Die Operation gelang dann auch. Und erst als die beiden den Bunker wieder verlassen hatten, wusste ich, dass ich einen furchtbaren Fehler begangen hatte. So, Kinder, damit ist die eure Wunschsendung zu Ende. Wie viel haben wir geschafft? Naja, die gute Hälfte von dem, was wir eigentlich hätten schaffen wollen. Eure Musikwünsche, soweit es ging, erfüllt. Was haben wir jetzt zum Schluss gehört? Hannes Wader mit dem Tankerkönig. Davor The Piglets mit Johnny Reggae, davor Fanny Van Dunn mit Bleib stehen, eiskalter Mörder, gibt's nicht länger, dauert eben nur 26 Sekunden, davor den scheuen Film mit H&M, davor Captain Beefheart mit Beetle Bones and Smoking Stones und davor Die Körper der Einfalt mit Sauber. Damit sauber ist die Sendung hier präzise zu Ende. Ich wünsche euch und mir einen schönen Urlaub. Wir hören uns irgendwann Mitte September, ich weiß nicht mehr genau, wann wieder. Tschüss, kommt schön über den Sommer und ach, weiter weiß ich auch nicht, oder? Und dann wird alles wieder gut. Tschüss. But now time runs away. And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Wandern, wo hat sie so gemacht?